pass mal auf. Ich denke halt, eins unserer Hauptprobleme ist, dass wir grundsätzlich nicht aufgehen und träumen. Und das Träumen halte ich dem Online zu unterstellen, dass er genauso nett ist wie man selbst. Ja. Und mit der Erfahrung zu leben, dass dann halt, sagen wir mal, ein Teil der zwischenmenschlichen Beziehungen sich verändern. Ja. Und zwar auf der einen Seite, weil man eigentlich gar nicht miteinander zu schwätzen hat. Ja. Auf der anderen Seite, weil man eigentlich überhaupt nicht was zu sagen hat. Das muss man atmen. Die Leute, die heute nie was zu sagen, die haben eigentlich nur da rumgesitzt, hat zwar jede Menge Kram zu sagen, aber es hat dich nicht weitergebracht, außer der Tatsache, dass du dich weniger allein gefühlt hast. Und dass es auf der anderen Seite Leute gab, die sich halt, sagen wir mal, dem geschickt angepasst haben, was da passiert ist, aber denen das Pferd mitten im Ritt problemlos wechseln konnten, die mir heute im Anzug begegnen. Das ist nicht so verbreitet, ne? Aber es ist so, ne? Dass viele von dem, was wir damals unterstellt haben, dass wir alle uns auf einer Ebene überhaupt befinden, dass wir dieselben Sachen im Kopf haben. Dass wir von derselben Gesellschaft träumen, von derselben Art zusammenleben. Dass es sogar nicht gestimmt hat. Dass gleich für dich und mich und für die Christiane, für die Alban, für die Bernd, ne? Plus, dass bestimmte ideologische Grundlage gegeben hat, auf denen das funktioniert hat. Ja. Dass da Leute drin waren, die Lyri gelesen haben, also der Illuminatus, nur der Illuminatus, das war gerade so ein verbindendes Element zwischen den beiden. Gut, zum Beispiel habe ich den nie gelesen. Ja. Für dich waren aber die Dead nicht irgendwie eine Band, die Musik gemacht hat. Du wusstest genau, wo die herkommen, du wusstest genau, dass sie zum Beispiel vor ihren, Konzerten für LSD verteilt haben, das wusstest du gewusst. Ne? Die ganze Totenkopf-Symbolik und der ganze Kram, das war dir alles vollkommen. Ja. Mehr oder weniger. Ja. Und es war auch für dich, sagen wir mal, was du erstrebt hast. Du wolltest schon irgendwie, du wolltest Hippie sein, verdammt. Ja. Ja. Du wolltest der Welt sagen, ich habe euch gern, Herr im Himmel. Und damit unser erstes Plakat, hat so viel Stand, Jesus, wo ich ein Hippie und dann will ich Für mich war das klar, für dich war das klar, für der Alban, für der Bernd. Eine ganz andere Menge Leute hat nur da gesitzt, weil es dort Stock zu fahren hat. Ja. Ja, nicht der ganze Haufen, aber. Das will das nicht so krass machen. Aber es ist sowas. Es ist schon was Freundes. Das ist auch heute, was dann aus dem und den Leuten wird. Ne? Wie in was die sich zurückziehen und so mal. Da wende mit der Quatsch über was die in mich erschätzen. Ne? Mhm. Ich schwätze noch ganz gerne diesen Hippie-Kram und betrachte das immer noch als festen Bestandteil von meinem Leben. Ja? Mhm. Und ich denke, dass da zwischen mir und Christian, was das angeht, kaum Unterschied besteht heute noch, obwohl wir jetzt über Jahre lang nicht miteinander geschwätzt haben, richtig. Mhm. Aber ich denke, das sind Geschichten, die mir halt weiter trauen. Wir trauen unseren Traum weiter. Das ist der Hippie-Traum, damit er ins Sauerwasser-Traum fällt, gar nicht. Ja. Hm? Ja.